Ein deutsches Märchen. Der Reisende und der Juwelier. Es war einmal ein Mann namens Jay, der reiste um die Welt und erkundete die Schönheit der Natur gemeinsam mit seinem kleinen besten Freund, einem Hund namens Rusty. Eines Tages, als sie über ein Feld liefen, entdeckte Rusty ein tiefes Loch und bellte an dessen Rand. Was ist passiert, Rusty? Was siehst du? Er ging zu der Grube, in der er einen Mann, einen Affen, einen Tiger und eine Schlange sah, die darin gefangen waren. Da er ein netter Kerl war, beschloss er, die Tiere und den Mann zu retten. Oh nein! Ich muss diesen Mann retten, bevor er von den Tieren verschlungen wird. Er sah sich um und fand ein langes Stück Seil. Das nahm er und ließ das eine Ende des Seiles in die Grube hinab. Der Affe packte schnell das Seil und brachte sich damit in Sicherheit. Als nächstes wickelte sich die Schlange um das Seil und machte sich auf den Weg nach oben. Und schließlich packte der Tiger es und wurde hinaufgezogen und damit aus der Grube befreit. Die drei Tiere waren glücklich, dass der Reisende sie gerettet hatte und dankten ihm für seine gute Tat. Vielen Dank, du guter Mann. Ich lebe in den Hügeln in der Nähe der Stadt Norlock. Wenn du vorbeikommst, wäre es eine Ehre, dir zu helfen. Wir sind sehr dankbar, dass du uns geholfen hast. Ich wohne in den Mauern von Norlock und wenn du jemals meine Hilfe brauchst, ich würde dir gerne den Gefallen zurückzahlen. Aber ich rate dir davon ab, den Menschen da unten zu retten, da alle Menschen ganz besonders, aber der Mensch dort unten äußerst undankbar ist. Nimm bitte unseren Rat an. Er ist ein gieriger und undankbarer Mann. Und er war nicht bereit, uns zu helfen. Und er war sehr arrogant, als wir versuchten, einen Ausweg zu finden. Vielen Dank aber für deine Hilfe. Und für den Fall, dass du jemals den Waldrand passierst, am Fluss Serona, werde ich mir gern die Zeit nehmen, dir ein Geschenk zu machen. So sprachen die Tiere und liefen dann in den Dschungel. Jay hörte zwar, was sie zu ihm gesagt hatten, aber beschloss, dem armen Mann trotzdem zu helfen. Jay nahm das Seil und half dem Mann aus der Grube. Vielen Dank. Mein Name ist Orkan und ich bin ein Juwelier. Wenn du jemals in der Nähe der Stadt Norlock bist, könnte ich mich für deine Hilfe bedanken. Nachdem der Juwelier dies gesagt hatte, ging er in die Stadt und Jay setzte seine Reise fort. Jay ging über die Wiesen und Rusty spielte mit den Vögeln und rannte hinter einem Schmetterling her, bis sie die Hügel erreichten, in denen sie vom Affen begrüßt wurden. Hallo, Freunde. Es ist so schön, euch zu sehen. Wartet hier, ich komme gleich wieder. Klar. Jay und Rusty saßen unter dem Baum und warteten darauf, dass der Affe zurückkam. Innerhalb weniger Minuten war der Affe mit einer wunderschönen Bambuspfeife wieder da. Pfeif, wann auch immer du Hilfe brauchst. Und Hilfe wird zu dir kommen. Ich danke dir sehr. Wir müssen jetzt unsere Reise fortsetzen. Sie verabschiedeten sich vom Affen und gingen den Hügel hinunter. Als sie die Hügel hinter sich ließen, gingen sie bald durch den Wald, wo sie den Tiger auf sie zukommen sahen. Er verneigte sich vor den beiden und sagte: Ich danke dir nochmals, dass du mich gerettet hast. Warte hier und ich werde mit einem Geschenk für euch zurück sein. Der Tiger ging flussaufwärts, wo er die Prinzessin von Norlock zusammen mit ein paar ihrer Dienstmädchen fand. Sie wollten gerade schwimmen gehen. Er ging auf sie zu und brüllte laut. Die Prinzessin und ihre Mägde sahen das majestätische Tier auf einem Felsen stehen, drehten sich voller Angst um und rannten um ihr Leben. Lauf, Prinzessin, lauf! Der Tiger lief los und fand eine edle und funkelnde Perlenkette. Aha! Er nahm die Perlenkette, lief zurück zu dem Reisenden und ließ das Schmuckstück vor diesen fallen. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine große Hilfe an. Vielen Dank! Du warst wirklich sehr, sehr nett. Oh, und hier ist ein Apfel für den kleinen Kerl. Sie wussten nicht, wie der Tiger an die Kette gekommen war, verneigten sich vor dem Tiger und überquerten den Fluss. Schon bald waren die beiden ganz in der Nähe der Stadt Norlock. Schau, Rusty, wir haben die Stadt erreicht. Hier wollen wir uns jetzt ein bisschen ausruhen. Und morgen werden wir dann unsere Reise fortsetzen. Komm schon, lass uns gehen. Schön wär's, wenn wir hier den Juwelier Rokan finden. Wir könnten ihn bitten, diese Halskette von uns zu kaufen und so könnten wir Geld für Reise und Essen bekommen. Was sagst du, Rusty? Mal sehen, ob wir ihn in der Nähe des Marktplatzes finden. Als die Dienstmädchen nun aber zurückkehrten, um die Besitztümer der Prinzessin zu holen, suchten sie verzweifelt nach der kostbaren Perlenkette, konnten sie aber nirgendwo finden. Sie gingen zurück zum König, der eine Belohnung für denjenigen auslobte, der die kostbare Halskette finden und ihm zurückbringen konnte. Jay und Rusty gingen zum Markt, wo sie Rokans Juweliergeschäft fanden. Da ist es! Rokan freute sich, den Reisenden zu sehen. Hallo! Wie schön es ist, dich hier zu sehen. Sag mir, wie kann ich dir helfen? Ich bin auf dem Weg durch die Stadt und brauche einen Platz zum Essen und Ausruhen für heute Abend. Aber alles, was ich habe, ist diese Halskette. Ich hatte gehofft, du könntest das Schmuckstück von mir kaufen und ich könnte das Geld für meine Reise verwenden. Als Rokan nun aber die Halskette sah, erkannte er sie sofort wieder. Das ist die Halskette, die ich einst für Prinzessin Rhea machte. Ich muss den König informieren und dann werde ich reicher sein als je zuvor. Klare Sache. Hey, ich besorge euch erstmal was zu essen. Nehmt doch Platz. Ich will auch gleich zurück sein. Jay saß und wartete und Rokan ging in Eile weg. Der Juwelier ging sofort zum Thronsaal des Königs und erzählte dem König von der Halskette. Eure Majestät, der Mann, der die Kette gestohlen hat und derzeit besitzt, ist jetzt in meinem Laden. Wunderbar! Wachen! Bringt den Mann sofort hierher! Jetzt! Jay und sein Hund Rusty wurden vor den König gebracht. Und als der die Kette in seinen Händen sah, befahl er dem Wachen sofort, den Reisenden zu bestrafen. Aber... Ich will kein weiteres Wort hören. Du wirst in Handschellen durch die Stadt geführt werden, damit jeder in der Stadt sieht, was passiert, wenn man den König bestiehlt. Abführung, sofort! Und sperrt diesen Hund in einen Käfig. Und so musste der arme Jay in Handschellen durch die Stadt laufen, wo die Leute an der Straße standen und ihn ausbuhten. Als Jay nun hörte, wie die Stadtbewohner ihn beschimpften und beleidigten, sagte er, wenn ich nur den Tieren besser zugehört hätte, als die über die Undankbarkeit und Bosheit dieses Mannes sprachen, dann wäre dieses Unglück so nicht passiert. In diesem Moment erinnerte er sich daran, dass er noch das Geschenk des Affen hatte. Er zog die Pfeife aus seiner Tasche und blies hinein. Als der Affe das hörte, ging er gleich zur Stadt. Oh nein, es ist Jay. Er ging zur Höhle der Schlange und rief nach ihr. Hallo, Schlange, Schlange, komm raus. Die Schlange kam aus dem Loch in einer Mauer heraus. Es geht um Jay. Er ist in Schwierigkeiten. Wir müssen einen Weg finden, ihm zu helfen. Ich weiß seinen Weg. Danke, dass du mir davon erzählt hast. Sie kroch zu ihrer Schwester, die ein Zaubergeist war, und erzählt ihr die ganze Geschichte. Und die Schwester war sofort bereit zu helfen. Hier, gib dies dem Mann, wenn du die Gelegenheit hast. Ich werde die schöne Prinzessin verzaubern. Und du sorgst dafür, dem Reisenden sagen, dass der einzige Weg, die Prinzessin zu retten, darin besteht, sie an diesem Blatt riechen zu lassen. So ging sie nun los und verzauberte die Prinzessin, die sofort in einen tiefen Schlaf fiel. Die Schlange aber kroch in die Gefängniszelle, in der Jay und Rusty untergebracht waren, und erzählte ihnen von dem Plan. Nimm dieses Blatt. Und wenn du ins Schlafzimmer der Prinzessin gerufen wirst, dann lass sie ein wenig an diesem Blatt riechen und sie wird auf der Stelle aufwachen. Am nächsten Tag hatten der König und seine Minister eine hitzige Debatte darüber, wie die Prinzessin gerettet werden konnte. Majestät, alle Ärzte und Heiler haben ihr Bestes versucht, um die Prinzessin zu wecken. Aber alles war vergebens, denn nichts hat funktioniert. Schicke nach dem Zauberer. Er wird eine Antwort haben. Zauberer? Aber wir haben keinen Zauberer in der Stadt. Dann eine Hexe. Ist mir egal. Finde jetzt sofort eine. In diesem Moment bebte der Boden und in einer dichten Rauchwolke erschien eine Hexe vor dem König. Hat jemand nach einer Hexe gerufen? Ha! Wachen! Ich weiß einen Weg, um die Prinzessin wiederzubeleben. Warte kurz. Sage uns bitte wie. Der Einzige, der den Zauberbann brechen und die Prinzessin retten kann, ist derjenige, der zu Unrecht eingesperrt ist. Nun gut, bringt mir den Gefangenen. Jay wurde sofort in das Schlafzimmer der Prinzessin gerufen, wo er diese an dem Blatt riechen ließ. Und schon bald brachte das Aroma des Krautes die Prinzessin wieder zu Bewusstsein. Mein kleiner Engel. Vielen Dank, guter Mann. Du hast meine Tochter gerettet. Sag mir bitte, wenn du die Kette nicht gestohlen hast, wie bist du dann an sie gekommen? Jay erzählte dem König alles und der belohnte Jay für die Rettung der Prinzessin. Und als Strafe für die falsche Beschuldigung und weil er Jay nicht als Gegenleistung für die Rettung seines Lebens half, wurde der Juwelier Rorkan vom König ins Gefängnis gesteckt. Was? Nein! Auf diese Weise lernte Rorkan eine sehr wichtige Lektion, nämlich, dass man immer dankbar und hilfsbereit gegenüber jemandem sein sollte, der einem Gutes tat. Und dass man den Gefallen zurückerweist, statt geizig und selbstsüchtig zu sein.